Was wäre, wenn? Ein Rückblick auf die Zukunft der Welt. Hier Bildsprecher Malicek. Guten Morgen. Sie stehen mit mir auf dem Radzin, der uralten Burg von Prag. Wir blicken über die goldene Stadt. Dort am Horizont die mächtige Silhouette des Jahrtausendturmes. Bekanntlich wurde er vor 47 Jahren eingeweiht, im Jahre 2000. Mit seinen 500 Metern immer noch das höchste Gebäude der alten Welt. In den obersten 10 Geschossen befindet sich die Fernsehzentrale Mitteleuropa, von der aus auch diese Darbietung ausgestrahlt wird. Hier nahe zur Linken der Dom zu St. Veit aus dem 14. Jahrhundert. Wir genießen einen Augenblick lang die herrlichen Formen. Es ist die Harmonie des zu Ende gehenden Mittelalters. Gegenüber hier rechts die Halle der Völker, das Meisterwerk der Baugruppe Stoppe, nun auch schon über 70 Jahre alt. Wunderbar harmonieren die edlen Linien dieser neuen Architektur mit dem gotischen Kirchenbau. Gehen wir hinein. Hier in der Halle werden wir an der Eröffnungssitzung zur 89. Tagung der alleuropäischen UNESCO-Universität Prag teilnehmen. Eine Überraschung besonderer Art erwartet uns. Hier im Riesensaal Menschen aller Farben, aller Völker. An 3000 mögen es sein, die gleich den Millionen an den Fernsehapparaten in aller Welt auf das Ereignis des Tages warten. Worin wird es bestehen? Sie sehen das Rednerpodium. In wenigen Minuten wird Professor Blaschek über die Zeit vor 100 Jahren sprechen. Aber dieser Vortrag bildet nur die Einführung zu einem Versuch, der in diesem Umfang der Weltöffentlichkeit zum ersten Male vorgeführt werden soll. Dort die mächtige Bildwand. Das ist der Schauplatz der bevorstehenden Sensation. Gerade sehe ich Direktor Heidin vom UNESCO-Institut für Geschichtstechnik. Er hat hervorragenden Anteil an der Durchführung der Arbeiten, deren Ergebnis wir gleich kennenlernen werden. Herr Direktor, können Sie kurz erläutern, worin das Besondere der bevorstehenden Darbietung besteht? Gern. Jede bisherige Geschichtsdarstellung war einseitig. Sie verwendete als Quellen Dokumente aller Art, Schilderungen und Bilder. Den Menschen selbst, mochte er noch so bekannt, noch so oft beschrieben worden sein, vermochten wir nicht wiederherzustellen. Damit war es unmöglich, das Ganze des Lebens zu irgendeinem gewesenen Zeitpunkt zu studieren. Hierzu wäre es nötig, die früher Lebenden in sinnvoller Weise in einem zusammenhängenden Ablauf redend und handelnd wiederzubeleben. Nun, genau das haben wir jetzt erreicht. Sie haben also Tote wieder auferweckt? Natürlich nicht buchstäblich. Aber die Vervollkommnung des plastisch-räumlichen Bildes und die Tonschrift erlauben es uns, jeden Menschen, der irgendwann gelebt hat, in beliebigen Situationen handelnd, sprechend auftreten zu lassen. Vorausgesetzt, dass wir seine Stimme auch nur in einem guten Muster besitzen, dass wir genügend mannigfaltiges Bildmaterial von ihm haben und Aufzeichnungen seiner Denkweise, seines Stils, seiner Sprachart. Aber das sind doch zufällige Beispiele. Sie sprachen vom Ganzen des Lebens, von beliebigen Situationen, die es wiederherzustellen gelte. Richtig. Damit hatten wir tatsächlich große Schwierigkeiten. Aber es gibt solche Beispiele ja nicht nur von Staatsmännern, Dichtern, Verbrechern, Schauspielern, Erfindern, Technikern und anderen Berühmtheiten, sondern seit fast anderthalb Jahrhunderten von jeder Art Menschen in allen Teilen der Erde. Und dieses Quellenmaterial wurde durchforscht nach der Typenlehre von Adamson und mit den Methoden der sozialen Charakterologie, wie sie seit Maas und Peck entwickelt wurde. Es wurden über 5000 Typen mit Leben entsprechender Genauigkeit wiederhergestellt. Und das genügt ja vollkommen für alle Zwecke der Praxis, wenn Sie bedenken wollen, dass etwa unser Alphabet mit 25 und die chinesische Schreibkunst mit 400 Grundzeichen auskommt. Aber Herr Heidin, Sie wollen doch nicht das lebendige Abbild des ganzen Menschen gleichsetzen mit toten Zeichen. Warum nicht? Jeder ist nur ein mehr oder weniger zusammengesetztes Zeichen seines Wesens. Ein Charakter, wie das treffend auch in der chinesischen Schreibweise genannt wird. Wenn wenige Buchstaben zur Aufbewahrung der tiefsten Gedanken genügten, dann muss unsere sorgfältige Typenkunde erst recht ausreichen, um das Handeln jener denkbaren Art von Menschen glaubhaft wiederherzustellen. Die Elemente von Bewegung und Sprache sind immer wieder dieselben. Und damit haben wir es zu tun. Nun, ich bin kein Philosoph, sondern schlichter Geschichtstechniker, Schüler von Findlay. Erlauben Sie mir zu sagen, das Leben besteht geradezu aus Wiederholungen. Es vollzieht sich nicht in der Unendlichkeit, sondern es ist sichtbare, fühlbare und erkennbare Wahrscheinlichkeit. Das ahnten gelegentlich schon frühere Betrachter, etwa der sonst wenig beachtete Nietzsche, wenn er von einer ewigen Wiederkehr desgleichen spricht. Aber ich bin abgeschweift. Offenbar habe ich mich an dem vagen und ungenauen Geist jener Epoche angesteckt, an deren Wiederherstellung im lebenden Bilde ich seit Jahren arbeite. Nun, es ist die Zeit vor genau 100 Jahren. Warum haben Sie denn gerade diese gewählt? Weil die Zeit zwischen den beiden großen Kriegen und besonders der Weltkrieg 1939 bis 1945 und die im folgenden Jahre zuerst in einer solchen Fülle von Ton- und Bildaufzeichnungen festgehalten sind, dass wir eigentlich erst von da ab ein wirklich ausreichendes Grundmaterial besitzen. Es scheint, dass die Menschen jener Tage besonderen Wert darauf legten, gerade ihre Verirrungen unvergesslich zu machen. Aber das wird Ihnen Professor Vlatschek besser erläutern. Dort kommt er eben. Eben betritt Professor Karel Vlatschek, der Rektor der Alleuropäischen UNESCO-Universität, das Podium. Dort sehen Sie ihn. Er beginnt. Verehrte Anwesende und Miterlebende, heute vor genau 100 Jahren begann die Konferenz von Moskau. Zahlreiche Beratungen waren vorhergegangen. Die Verträge mit den Verbündeten Deutschlands waren soeben unterzeichnet. Nun wollten die Siegermächte beschließen, in welcher Form der Kriegszustand mit Deutschland zu beenden sei. Versetzen wir uns ins Jahr 1947. Seit 21 Monaten wurde nicht mehr gekämpft. Aber es war noch Krieg, das empfand jedermann. Zwar gab es bereits die UNO, doch sie spielte im öffentlichen Bewusstsein nirgends eine wesentliche Rolle. Viele erinnerten sich des Völkerbundes in Genf und waren skeptisch. Dafür wurde der Mann auf der Straße überall durch eine halb noch utopische, halb schon verwirklichte Fantasie beherrscht. Er ahnte die Möglichkeiten der wenige Jahre zuvor erschlossenen Atomenergie. Möglichkeiten der Zerstörung und des vertausendfachten Todes. Die Welt war von Angst erfüllt. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Sie verhinderte Entschlüsse auf weite Sicht. Jeder klammerte sich an Sicherheit für morgen und bereitete damit den Untergang für übermorgen umso gewisser vor. Manche Dichter und Denker durchschauten diese Gefahr. Sie spielten leichtfertig damit. Statt vor dem Tode zu warnen, machten sie mit ihm vertraut. Gespenster und Tote auf Urlaub bevölkerten die Bühnen der Welt. Unter dem irreführenden Namen einer Existenzphilosophie verbreiteten sich rasch verschiedene Lehren von der Sinnlosigkeit und Richtungslosigkeit des Daseins. Im Kerngebiet Europas, zwischen Zentralrussland und dem Kanal, Mittelitalien und der Ostsee, herrschten Not, Hunger, Kälte, Obdachlosigkeit, Flüchtlingselend. Der Lebensstandard von 150 bis 200 Millionen Menschen war auf ein Viertel bis ein Sechstel des vorhergehenden Jahrzehnts gesunken. Die Ernährung der Bevölkerung in Nordwestdeutschland war auf ein knappes Drittel zurückgegangen. Man kannte die genaue Zahl der seit 1939 Umgekommenen noch nicht, schätzte sie aber auf 20 bis 25 Millionen. Weit über 10 Millionen Flüchtlinge waren heimatlos. In diesem ganzen europäischen Kerngebiet lebten die Menschen in Angst vor dem unmittelbar drohenden Tode durch Entkräftung, Hunger, Kälte. Große Teile der übrigen Welt waren von der Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Rohstoffknappheit, vor Absatzstockung, vor sozialen Kämpfen, vor dem scheinbar als Naturkatastrophe näher kommenden nächsten Weltkrieg ergriffen. Dass dieser tatsächlich und nicht nur bildlich Vernichtung bedeutete, war klar. Das feuerte den Lebenswillen aber nicht an, sondern lähmte ihn. Politische Lehren suchten diese Weltlähmung zu erklären und zu überwinden. Sie verstärkten sie nur noch mehr. Zunächst widersprachen sie einander so hoffnungslos, dass viele Menschen an der Möglichkeit einer gründlichen, rettenden Veränderung überhaupt zweifelten. Außerdem war jede dieser Theorien von der geistigen Krankheit des Jahrhunderts wie von einem Mehltau befallen. Ich spreche von jenem Glauben, Es gäbe irgendein einziges Geheimnis der Geschichte, das sich erraten, errechnen oder offenbaren lassen müsse. Diese Haltung stellt sich uns als letzte Stufe des mittelalterlichen Glaubens an den Stein der Weisen dar. Diesmal im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Auf diese Art wurden etwa folgende verschiedenen Schlüsselerkenntnisse vorgetragen. Die Nation ist alles. Die Klasse ist alles. Der große Einzelne entscheidet. Eine Ansicht, die durch das eben erlebte schreckliche Gegenbeispiel Hitler keinesfalls ausgerottet war. Die Heiligkeit des Eigentums muss wiederhergestellt werden. Dann wird die Initiative des Einzelnen die Welt gesunden lassen. Und umgekehrt. Erst die völlige Abschaffung dieses Privateigentums, besonders an Produktionsmitteln, ermöglicht eine gerechte Ordnung. Gerade diese Einsicht in die materielle Abhängigkeit aller gesellschaftlichen, politischen und geistigen Erscheinungen, seit Marx zu einem etwas starren Schema geworden, sollte ja später in sinnvoller Belebung und Ausgestaltung zu einer wesentlichen Grundlage unserer heutigen Weltordnung werden. Alle diese Lehren überschätzten die Rolle des Staates als Körper einer einzelnen Nation. Auch Kommunisten wurden zumindest taktisch Nationalisten. Meist aber wurde sogar in der mehr oder weniger gewaltsamen Herstellung möglichst reiner Nationalstaaten eine Lösung gesehen, die notfalls gewaltsam zu erzwingen sei. Zwischen 1918 und 1947 finden wir alle gerade dieser Gewaltanwendung. Von der Annexion mit pseudohistorischer Begründung bis zur Austreibung von Millionen Bewohnern. Hitler war sogar zur offenen Ausrottung übergegangen. Doch dieser nationalstaatliche Absolutismus stammt aus längst vergangenen Zeiten. Er war genauso tot wie der königliche Absolutismus in Frankreich 8 Tage vor dem Bastille-Sturm. Eigentlich gab es ihn gar nicht mehr. Aber er wurde geglaubt. Sie werden jetzt gleich hier auf unserer Bildwand eine Fülle von Zeugnissen für diesen Irrglauben miterleben. Und ich werde Ihnen diese Vorgänge erläutern, wo Sie nicht für sich selbst sprechen. Bitte anfangen. Der Mann, den Sie hier beim Kofferpacken sehen, ist ein für das Jahr 1947 recht bezeichnender Mensch. Wir entdecken sein Bild mehrfach auf Filmstreifen der Moskauer Konferenz, an der er aber nicht etwa als Delegierter teilnahm. Nun, das später. Mr. Stone lebt in London. Sie sehen ihn noch in seinem Hause. Er hat 2 Kinder. Dort kommt eben seine Frau herein. Die unhandliche Klappe stellt eine Tür von damals dar. Bob Stone ist Ende 30. Eigentlich heißt er Berthold Stein und stammt aus der deutschen Stadt Halle. Bis 1939 war er in einem Lager eingesperrt, konnte dann auswandern. Jetzt ist er Soldat, Sergeant der britischen Armee. Als solcher müsste er eigentlich eine besondere Tracht tragen, die sogenannte Uniform. Aber aus besonderen Gründen hat er die übliche Kleidung jener Zeit an. Von Beruf ist er Elektrotechniker. Hören Sie ihn jetzt mit seiner Frau sprechen. Beeil dich, Bob. Das Flugzeug geht in einer knappen Stunde. Schon fertig. Ach, immer wieder viel zu voll, der Koffer. Den Smoking habe ich kaum mehr reinbekommen. Der muss aber mit. Ist genauso wichtig wie der Overall. Das eine für die Arbeit und das andere für die Armen in Moskau. Muss doch die westliche Zivilisation gebührend vertreten können. Aber bitte denk dran, dass der Wodka gar nicht bekommt. Ja, sicher, sicher, sicher. Ach, Milli, das ist doch eine herrliche Sache, dass ich nun auch mal mit dabei sein kann. Mitten hineinfliegen ins Zentrum der Weltgeschichte. Denn das ist doch Moskau für die nächsten Wochen. Hoffentlich dauert es nicht zu lange. Diese Konferenzen werden doch so oft vertagt und verlängert. Oh, die nicht. Das ist doch alles im Grunde schon klar. Wir müssen das Fazit von 2 Jahren Verhandlungen ziehen. Unterschreiben, Schluss. Wir, sage ich. Naja, schließlich bin ich auch wirklich mit dabei, nicht? Was? Ich bin richtig stolz auf dich, Bob. Na, dann los, komm. Da geht er hinaus mit seinem Koffer und mit seiner Frau. Sie haben eben ein kleines Beispiel für die Überschätzung sogenannter großer Ereignisse erlebt. Bis vor 2 oder 3 Generationen hat sich für die meisten Menschen die sogenannte Geschichte aus solchen Ereignissen zusammengesetzt. Und die Moskauer Konferenz war sicherlich ein bunter Stein in diesem Zusammensetzspiel. Nun etwas ganz anderes. Wiederum ein Abschied. Diesmal verlässt ein leitender Staatsmann sein Land. Der rundköpfige, bebrillte Mann dort, das ist Mr. Bevin, britischer Außenminister. Wir sind ab Quai von Dover. Dort hinten das Kanalschiff, eben will Mr. Bevin über die Gangway. Die Herren, die ihn umdrängen, das sind Journalisten. Sie sehen, einer von ihnen hält ein kleines Apparat hoch. Das ist ein Rundfunkmikrofon. Jetzt wird Bevin befragt. Hören Sie. Was erwarten Sie von Moskau, Mr. Bevin? Hoffentlich erwartet England nicht zu viel. Die Konferenz birgt enorme Schwierigkeiten in sich. Ja, und was betrachten Sie als die dringendste Aufgabe? Die Rettung der Deutschen. Man kann nicht zulassen, dass 66 Millionen Menschen mitten in Europa ein Elendsgebiet bilden. Aber natürlich darf die Besserung nicht auf Kosten des britischen Steuerzahlers gehen. Selbstverständlich, danke schön. Es bestehen große Differenzen zwischen den Mächten. Statut oder Vertrag, künftige deutsche Regierungsform, Verteilung der Reparationen, Art und Dauer der Besetzung, lauter unvereinbare Gegensätze. Nichts ist völlig unvereinbar. Schließlich haben wir gemeinsam Krieg geführt. Sollten wir nicht doch den Frieden gemeinsam gewinnen? Das ist ausgezeichnet, Mr. Bevin. Wird also der Frieden in Moskau schließlich doch vorbereitet werden? Vorbereitet, ja. Es handelt sich um die ersten Schritte zur nächsten Stufe. Immerhin, wenn wir zurückkommen, werden hoffentlich die Umrisse dieses Friedens erkennbar sein. Danke, Mr. Bevin. Gute Reise. Viel Glück, gute Reise. Danke. Dort geht der Minister auf das Schiff. Neben ihm Sir William Strang, Sonderbeauftragter des britischen Außenamtes, der zweite Mann Englands für Moskau. Hören Sie, was er eben zu Bevin sagt. Nicht sehr ermutigend, was Sie eben sagten. Noch viel zu optimistisch, fürchte ich. Ob es die Presseleute so auffassen? Sie spielen das Spiel mit. Das Spiel des Optimismus. Ohne diesen Motor ging es nicht weiter, wenn er auch manchmal nur noch keucht. Nun, etwas kommt schließlich immer zustande. Man muss eben trachten, dass es möglichst viel ist. Diesmal allerdings. Tja, diesmal. Die Gegensätze sind tatsächlich unvereinbar. Wenn wir in 3 Wochen ganz genau klargestellt haben, worin sie bestehen, dann werde ich schon zufrieden sein. Mehr können wir kaum erwarten. Und von da aus muss man dann weiterbauen. Etwas überraschend, dieser Unterschied im Ton, nicht wahr? Umso mehr, als Bevin im Beruf eines tatkräftigen Optimisten steht. Dabei hat er sich zu den Journalisten vorsichtig genug geäußert. Überhaupt möchte ich hier meine Zuhörer vom Jahre 2047 davor warnen, derartige Widersprüche voreilig als Zeichen der Heuchelei oder gar der bewussten Irreführung zu betrachten. Davon ist keine Rede. Es handelt sich um das Spiel. Um die allgemein übliche Methode, klare Äußerungen so lange wie möglich zu vermeiden. Auch hierbei wirkt sicherlich Angst mit. Die Angst, seine wahren Absichten vorzeitig zu enthüllen. Je mehr sich Politik und Diplomatie in der Öffentlichkeit abspielten, desto kunstvoller wurde die Fähigkeit ausgebildet, um die Dinge herumzureden. Manchmal natürlich, wenn es am Platze war, konnte man auch deutlicher werden. Achten Sie im Folgenden darauf. Wir sind hier in Prag, auf dem Flugplatz. Der unförmige Kasten, den Sie sehen, ist ein amerikanisches Flugzeug. Ihm entsteigt General Marshall, der USA-Außenminister. Neben ihm Mr. Murphy, der eine ähnliche Rolle zu spielen hat wie für die Engländer Sir William Strang. Zu ihrer Begrüßung eilt Masaryk, der tschechische Außenminister, herbei. Hier ist er. Ich bin froh, dass Sie nun doch selbst kommen, General. Obwohl ich im Grunde überzeugt bin, dass es wenig Sinn hat. Sie hätten sonst ein verhängnisvolles Beispiel des Pessimismus gegeben. Mr. Murphy hätte das nicht geduldet. Wir müssen versuchen, das Beste zu tun. Natürlich. Aber auch ich bin ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass wir den wirklichen Frieden mit Deutschland kaum vor Mitte 1948 haben werden. Ah, und deswegen fliegen Sie morgen mit uns nach Moskau? Es gibt noch andere Fragen zu regeln als den deutschen Frieden. Nun, darüber sprechen wir heute Nachmittag. Darf ich Sie jetzt zum Wagen bitten? Ministerpräsident Gottwalter wartet Sie. Die amerikanische Delegation fährt nun in die Stadt. Der tschechoslowakische Staat nahm damals eine besondere Stellung ein in der Gruppierung der großen Mächte. Er stand zwischen West und Ost. Ähnlich wie Deutschland, das indes keine Möglichkeit zu eigenen Entscheidungen hatte. Ich deute das hier nur an, wir hören noch davon. Jetzt ein anderes Bild. Ein Luxuszug rast durch eine Ruinenlandschaft. Es ist das Ruhrgebiet, das industrielle Herz Deutschlands. Augenblicklich schlägt dieses Herz nur noch mühsam. In dem Zuge reist die Delegation Frankreichs nach Osten zur Konferenz quer durch Deutschland. Am Fenster eines Wagens der französische Außenminister Bidault und sein Stellvertreter Couve de Merville. Er ist es, der jetzt spricht. Die Zerstörungen sind außerordentlich. Kaum vorstellbar, wie das wieder in Gang kommen soll. Unterschätzen wir die Deutschen nicht. Wenn sie den toten Punkt überwinden, läuft hier in ein paar Jahren alles wieder auf Hochtouren. Darauf müssen wir uns einrichten. Deutschland muss jetzt sofort seine neue Form bekommen, in Moskau. Unsere Vorschläge sind da völlig eindeutig. Staatenbund, eine schwache Zentralregierung mit Finanz- und Posthoheit. Im Übrigen alles an die Einzelländer. Justiz, Verwaltung, Polizei. Und so weit wie möglich auch Außenpolitik. Wir müssen darauf bestehen, dass jedes deutsche Land Beziehungen zu auswärtigen Mächten unterhalten darf. Ausgezeichnet. Das besiegelt Deutschlands Ende als Großmacht. Aber wird es sich durchsetzen lassen? Amerika denkt anders. Und England auch. Leider auch Russland. Dafür stimmt Polen jetzt völlig mit uns überein. Na, abwarten. Jetzt sollten wir unsere ganze Energie auf das Ruhrproblem konzentrieren. Da gibt es zwischen Franzosen wohl kaum Differenzen. Doch, die Sozialisten schwanken. Auch der jüngste Vorschlag des Herrn Schumann von der katholischen Volkspartei, die gesamte Kohle- und Schwerindustrie Mitteleuropas als einen Komplex zu behandeln, verwischt die Ruhrfrage. Dergleichen ist dilettantische Utopie. Wir müssen das konkret Mögliche erreichen. Herr Minister, da ist Essen, die Stadt Krups. Sehen Sie, dort die alte Frau mit dem Bündel, dem kleinen Karren, diese zerlumpten Fetzen. Sind wir wirklich mitten in Europa? Und da, der Mann mit den beiden kleinen Kindern. Wo ist die Mutter? Wie hoffnungslos sie alle vor sich hinstarren. Kaum einer, der zu unserem Zug herüberblickt. Apathie, das Erbe Hitlers. Es spiegelt sich in jedem deutschen Auge. Und in den Augen vieler anderer Völker auch. Richtig. Deshalb werden diese Leute da noch lange als Letzte in der Schlange stehen müssen. Wir haben kein Recht, sie zu bemitleiden. Als Volk sind sie schuldig. Eine gewisse Härte ist die einzige Garantie dafür, dass die Zukunft einmal barmherziger sein wird. Mit uns und mit Ihnen. Das waren zwei Männer des besten humanistischen Frankreich. Beide entschlossene Kämpfer gegen den Terror Hitlers. Aber jetzt sind sie bereit, die absoluten Formeln Hitlers anzuwenden. Fast ganz Europa hat sein Vokabular übernommen. Es ist das Vokabular des uneingeschränkten Glaubens an die allein selig machende Nation. Aber vielleicht gibt es doch ein Land, das dieses Wörterbuch des Unmenschen, wie es in einer deutschen Zeitschrift damals genannt wurde, nicht benutzt. Wir sind jetzt in Moskau, im Narkominjal, im Außenkommissariat. Herein. Hier, Genosse Molotow. Sie wünschten den Bericht des Empfangsausschusses. Danke. Stenografen, die Presse. Die Techniker vollzählig. Bergtal, Van Doren, Stone alias Stein. Wer ist das? Aus Halle. Vater Stadtrat. Er selber 27 bis 33 Mitglied der SPD. Jetzt englischer Staatsangehöriger. Ist interessant. Genosse Reitzev arbeitet mit ihm am Versuchsfernsehsender. Er hat bereits... Danke, ist nicht unsere Sache. Wie ist die Stimmung unter den fremden Technikern? Eher optimistisch. Nur hier, lesen Sie. Die Polen befürchten, dass es zu Debatten über die Oder-Neiße-Grenze kommt. Die Polen? Das ist Unsinn. Jedermann weiß, dass es sich da um vollendete Tatsachen handelt. Aber sie würden es vorziehen, wenn es gar nicht erst zu einer Debatte käme. Das ist verständlich. So bequem können wir es ihnen aber nicht machen. Ich werde mit Motschilewski sprechen, dass seine Leute ein bisschen vorsichtiger in ihren Gesprächen sind. Mit dem polnischen Außenminister können wir wenigstens offen reden. So offen wie sonst nur mit einem einzigen in den letzten 10 Jahren. Mit dem Deutschen, Graf Schulenburg, den Hitler nachher umbrachte. Es ist merkwürdig, wie gut wir uns mit dem verstanden haben. Dieser alte Aristokrat wäre morgen ein guter Vertreter Deutschlands. Notwendige Ergänzung unserer Freunde von der SED. Ein Patriot, ein Feudaler mit Sinn für die Wirklichkeit. Mit solchen Leuten lässt sich gut auskommen. Da gab es nicht alle diese Rücksichten auf die Empfindlichkeit der westlichen Demokratien. Na, wir haben es eigentlich neuerdings nicht an Protesten, an Angriffen, an Unfreundlichkeiten fehlen lassen. Taktik, Genosse. Sie wissen, auf keinen Fall darf der Eindruck entstehen, wir hätten Furcht. Vor Koalitionen, vor Mangel, vor der Atombombe, vor was weiß ich. Natürlich. Dieser Eindruck darf nicht entstehen. Noch eins. Der Protest gegen die New Yorker Pressestimmen zur neuen Rede Atchisons im Kongress... Gestern an die Botschaft übergeben. Wollen Sie Marshall darauf ansprechen? Bestimmt nicht. Die Parole heißt Herzlichkeit und Zeit gewinnen. Sicher. Das ist der Sinn der Konferenz. Unserer Konferenz. Diese beiden Männer eben, die waren einst in der Zarenzeit Revolutionäre. Sie gehören zur alten Garde der Bolschewiki. Vor diesen Leuten hatte die übrige Welt seit 3 Jahrzehnten Angst. Wieder eine andere Art der Angst. Die Furcht vor der sozialen Revolution nämlich. Heute stellen wir zurückblickend fest, diese Leute waren ihrem Jahrhundert in mancher Hinsicht voraus. Zum Beispiel hebt die konsequente Befolgung der Lehre von Karl Marx, den Nationalstaat, auf. Indes, die Entwicklung zwang die Russen zu Umwegen. Hitlers Angriff rief einen unerwartet echten Sowjetpatriotismus hervor. Die Formel Stalins aus den 20er Jahren, Sozialismus in einem Lande, wandelte sich zu dem erstaunlichen Begriff des sozialistischen Vaterlandes. Und das war keine leere Floskel. Achten Sie darauf, hier in diesem großen Saal werden die Vollsitzungen des Kongresses stattfinden. Wir sehen Techniker verschiedener Nationen bei den letzten Vorbereitungen. Ich lauf mal in die Kabine. Ein paar Worte durchsagen. Zur Probe, ja? Ja, bitte, Kamerad Reitzett. Ich beginne. Können Sie mich sehen? Alles klar? Bild ist scharf, Ton ziemlich undeutlich. Moment. So, jetzt? All right. Das müssen wir nochmal sagen. All right. Alright! Na, was ist denn los? Ja, mir fiel nur was ein. Komisch, dass gerade Sie... Hä? Wieso ich? Das sind doch aus Halle. Ja. Kennen Sie Ammendorf? Ja, natürlich. Das Grubennest, Ammendorf. Na, und was ist damit? Da saß ich. 1921, mitteldeutscher Aufstand. Wir hatten einen Draht zum Leunawerk. Für die Besetzung gab es da ein Stichwort. Eben, alright, einfach... All right. Dann kam die Reichswehrbrigade Merker und wir hauten ab. Der Draht war nämlich ein Militärdraht. So einfach war das damals. All right. Das ist ja merkwürdig, Kamerad Reitzef. Mein Vater war Stadtrat, den verhafteten Sie. War damals noch ein kleiner Junge. Und heute? Na, warten Sie, ich komme mal rüber. Ja, morgen, da werden Marshall und Bevin und Bidot an dem Kabel da hängen. Wenn die auch einfach all right sagen würden. Wie? Aber die werden was ganz anderes sagen. Ich fordere, ich bestehe auf und ich protestiere nachdrücklich. Sehen Sie es da, und damals in Ammendorf, da redeten wir. Sie und ich, die schaffenden Menschen. Morgen, da spricht England und Amerika und Frankreich. Und Russland. Ja, und Russland. Das ist ein Fall für sich. Das Sowjetvaterland ist die Heimat aller. Deshalb hat die Welt dafür gekämpft. Na, ob gerade deshalb? Fragen Sie General Marshall. Doch. Ob sie es nun wussten und wollten oder nicht. Alle. Und so wird es immer wieder sein. Das ist die wahre Front, an der sich alles entscheidet. Glauben Sie denn an einen dritten Weltkrieg? Nein, wir können ihn jetzt nicht brauchen. Was jetzt, sagen Sie? Am Vorabend einer Friedenskonferenz? Denken denn alle Russen so? Ich glaube, es kommt genauso darauf an, was denken die Engländer, die Amerikaner und vor allem die Deutschen. Eigentlich sind Sie doch ein Deutscher, ja? Gewissermaßen ein inoffizieller Vertreter Deutschlands, was? Glauben Sie ernsthaft, dass dort niemand an die Möglichkeit eines Krieges denkt? Doch, wahrscheinlich. Aber wenn jeder darauf achtet, ob der andere an diesen Atomkrieg denkt, wozu denn dann erst Friedenskonferenzen? Sie sind ja ein waschechter Idealist, Stone. Naja, darüber müssen wir noch mal reden. So, weitermachen. Ja, weitermachen, ja. Generalmarschall, es ist mir eine besondere Ehre, Sie in dem Augenblick zu begrüßen, wo Sie den Fuß auf die befreite Erde Russlands setzen. In Ihnen sehen wir den Vertreter des großen verbündeten Landes. Herr Minister, meine Herren von der britischen Delegation, im Namen von Generalissimus Stalin darf ich Sie willkommen heißen auf dem Boden Moskaus, der Hauptstadt, die gleich London niemals von den faschistischen Feinden betreten werden konnte. So wie Sie unsere tapferen französischen Verbündeten in ihrer Resistance dem hitlerischen Terror unbeugsam standgehalten haben, so werden Sie gemeinsam mit uns allen Versuchen widerstehen, aus dem Frieden des gerechten Sieges einen Frieden des voreiligen Verzichtes zu machen. Das war der Empfang amerikanischer, britischer und französischer Staatsmänner in Moskau. Dabei ist ihnen gewiss die Musik aufgefallen. Immer eine andere. Aber alle diese Klänge waren unbestimmt miteinander verwandt, nicht wahr? Es handelt sich hier um die sogenannten Nationalhymnen. Uns im 21. Jahrhundert fällt es nicht ganz leicht, die Bedeutung dieser Musik zu verstehen. Aber den Menschen von 1947 war sie vertraut und heilig. Ihre Herzen schlugen dabei höher. Jede dieser Melodien hatte ihre Geschichte. Eine Geschichte von Fürsten und Feldherren, Kriegen und Siegen, an die sie erinnerten. So waren sie eins der wirksamsten Mittel, um jede Nation mit der heftigen Überzeugung zu erfüllen, sie sei besser als andere. Und nun beachten Sie. Soeben wurden diese Hymnen gespielt zur herzlichen Begrüßung befreundeter Gäste. Auch wo es um Einigkeit und Frieden ging, wurde vor allem das Trennende so feierlich feindselig betont. Ein Brauch, der äußerst bezeichnend ist für den ganzen Geist des späten Nationalismus. Ein Land hatte um diese Zeit keine Nationalhymne. Deutschland, um dessen Schicksal es in Moskau ging. Es war überhaupt kein Staat mehr. Waren also die Deutschen ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus? In der Tat. Nur wollten sie erklärlicherweise von diesem Vorzug nicht viel wissen. Denn er stammte nicht aus eigenem freien Entschluss, sondern aus Vorschriften der Sieger. Viele Deutschen empfanden es geradezu als Schmach, keine Hymne mehr zu haben, die ihr Blut schneller antrieb. Vorher, unter Hitler, hatten sie sogar zwei solcher Tabu-Melodien gehabt. Das entsprach recht gut der Tatsache, dass die Deutschen das Äußerste an Übertreibung des nationalen Wahns entwickelt hatten. Nun war das Gift in der Welt und kam nicht so leicht wieder zum Verschwinden. Das vergaßen die Bazillenträger, von denen die anderen angesteckt worden waren, nur zu gern. Sie sahen nur die Splitter in des Nachbars Augen. Und so kam es zu Debatten wie dieser. Im Zonenbeirat, einer beratenden Körperschaft des durch England besetzten Teils von Deutschland. Es spricht Dr. Schumacher. Wir Sozialisten werden im Ausland neuerdings als Nationalisten bezeichnet, weil wir für gerechte Bedingungen kämpfen. Wir weigern uns nicht, Reparationen zu zahlen, aber Reparaturen sind dringlicher. In Moskau muss die Ostgrenze zur Diskussion gestellt und dabei an die Weltvernunft appelliert werden. Ministerpräsident Stelzer. Vor allem müssen wir darauf bestehen, dass deutsche Sachverständige in Moskau gehört werden. Ein Friede, der nicht mit uns beraten wurde, kann kein Friede sein. Kein Mitglied meiner Partei wird allerdings einen Vertrag jemals unterschreiben, der die Oder-Neiße-Grenze verewigen soll. Das war der Redner einer Partei, welche in ihrem Namen Christentum und soziale Haltung zu versöhnen strebte. Sehr interessant. Offenbar wurde das damals vielfach als etwas Verschiedenes angesehen. Und nun hören Sie noch einen deutschen Kommunisten. Es spricht Max Reimann. Auch wir hoffen, dass deutsche Vertreter an einem echten demokratischen Frieden mitwirken können. Für die Ostgrenze muss eine Lösung gefunden werden, die beiden Teilen gerecht wird. Wo denn? Die Oder-Neiße-Linie können auch wir nicht anerkennen. Auch. Es liegt ein Antrag auf Ernennung von Delegierten vor. Ist nicht Aufgabe des Zonenbeirats. Praktisch nein. Aber als Gäste. Ernennung ist überflüssig. Jede Partei bezeichnet einen Beauftragten. Nein, die Delegation müsste der Stärke der Parteien entsprechen. Unsinn! Schicken Sie Persönlichkeiten! Aber meine Verehrten, wozu der Lärm? Morgen beginnt die Konferenz. Wozu diese unlösbaren Exempel stellen und Delegierte ernennen, die nie abreisen werden? Es kommt auf die Gäste an. Das also waren Deutsche, die noch nichts wieder zu sagen hatten, aber reden durften. Sonderbar über- und unterschätzten sie ihre Rolle. Sie waren natürlich nicht Mittelpunkt der Welt, aber für ihr eigenes Schicksal hätten sie mehr tun können, als sie taten. Ihr politischer Organismus war gelähmt durch den Schock des Zusammenbruchs, durch Hunger, durch Kälte und vergiftet durch die Frage nach der Schuld. Es war nicht abzustreiten. KZ-Lager, ein deutscher Begriff. Verschleppung, Sippenhaft, Geiselsystem, Ausrottung, Gaskammern. Das alles zuerst von Deutschen gegen Deutsche erprobt, war nachher millionenfach gegen andere angewendet worden. Die Welt wusste das. Und die Deutschen wussten es. Aber sie wollten es nicht wissen. Sie verdrängten das eigene Unrecht, indem sie hinwiesen auf Unrecht, das nun zweifellos ihnen vielfach geschah. Man kann sagen, die einzige deutsche Zentralregierung war die des schlechten Gewissens. Davon hing nun der Friede, den sie bekommen würden, sicher nicht allein ab. Aber im 20. Jahrhundert waren Politik und Moral höchst unklar verquickt. Durch energische Selbstreinigung in den ersten 20 Monaten hätten die Deutschen ein außerordentliches moralisches Druckmittel gewonnen. Das geschah nicht. So behielten die anderen ein furchtbares moralisches Machtmittel in der Hand. Davon machten besonders die kleineren Siegervölker Gebrauch. Sie waren bei der Konferenz selbst nicht dabei, aber jedes hatte unter den Großen Freunde, die berieten sie durch ihre Delegierten. Hören Sie, wie Vertreter dieser Völker sich jetzt in einem Moskauer Hotel unterhalten. Zusammen mit Russland sind wir Jugoslawen die meistgeschädigten. Deshalb müssen wir unsere gerechten Ansprüche selbst vortragen können. Die Niederlande brauchen 10 Jahre für den notwendigsten Aufbau des Zerstörten. England wird unsere Forderungen nach Kohle und Strom unterstützen. Aber wir wünschen auch Grenzberichtigung. Deutschland muss zahlen. Das kann es nicht in bar. Daher muss es unseren griechischen Tabak abnehmen und dafür Industriewaren liefern. Die norwegischen Gewässer bleiben auf 50 Meilen für deutsche Fischer verboten. Wir wollen vergeben. Später. Wir wollen vielleicht sogar helfen. Aber vorläufig können wir nicht vergessen. Der Name Lidice hat das Gewissen der Welt erweckt. Niemand kann uns verübeln, dass wir Tschechen uns von den Deutschen gereinigt haben. Besonders nachdem sie selbst verabsäumten, sich deutlich von ihrer Vergangenheit loszusagen. Außerdem verlangen wir Grenzkorrekturen. Belgiens Standpunkt ist längst bekannt gegeben. Das alles genügt aber nicht. Es muss jetzt gehandelt werden. Ich schlage deshalb vor, Bildung eines Aktionsausschusses aller kleinen Nationen. Antrag an die Vollversammlung, an den Vertreter dieses Ausschusses doch zu hören. Ich beantrage 2 Vertreter. Unsere Interessen sind zu verschieden. In dieser Frage sollte es kein Ost und West geben. Unsere Interessen sind dieselben. Nur als geschlossener Block erreichen wir etwas. Wenn nicht jetzt, dann zumindest auf der nächsten Konferenz. Was? Deshalb muss der Ausschuss eine ständige Einrichtung werden. Sie rechnen mit weiteren Konferenzen? Aber bestimmt. Mindestens noch 2 oder 9, 4 oder 6. Ohne Polen sind wir nicht vollzählig. Ich beantrage Vertagung, bis Polen zu unserem Plan Stellung genommen hat. Die Vertreter Polens aber, nun, sie erleben das gleich selbst. Herr de Murville, ich darf zusammenfassen. Polen erkennt die Annexion der Saar an. Pardon, von Annexion ist nicht die Rede. Wirtschaftliche Angliederung, Zolleinheit, Münzunion. Bitte, Polen unterstützt Frankreich hierin. Dafür verzichten Sie auf jede Diskussion der de facto bestehenden polnischen Westgrenze. Wie im Januar in Paris besprochen. Einig sind wir in der unbedingten Ablehnung deutscher Delegierter auf dieser und den folgenden Konferenzen. Der Schuldige kann nicht Richter sein. Solange keine deutsche Zentralregierung besteht, sind wir derselben Meinung. Aber über die Ruhrfrage könnten wir uns jetzt unterhalten. Sicher ist auch Ihnen aufgefallen, wie klar und sachlich hier geredet wurde. Sollten wir bei dieser Besprechung unter vier Augen dem eigentlichen Zwecke solcher Konferenzen näher gewesen sein? Sollten diese stillen Gespräche vielleicht die eigentliche Weltgeschichte machen? Lassen wir uns nicht irreführen. Wenn wir den späteren Ablauf des 20. Jahrhunderts bedenken, werden wir auch noch andere Kräfte in Rechnung stellen. Davon sogleich ein kleines Beispiel. Worte, die aus einer anderen Welt klingen und doch in jenen selben Tagen gesagt wurden. Das Schlusswort hat Mrs. Arendt. Der französische Denker Peggy nannte den Familienvater den Abenteurer des 20. Jahrhunderts. Heute wissen wir, der Spießbürger ist auch der Verbrecher des Jahrhunderts. Er will Sicherheit, um jeden Preis. Fühlt er diese bedroht, dann tut er buchstäblich alles, was von ihm verlangt wird, vorausgesetzt, dass man ihm die Verantwortung abnimmt, ihm befiehlt. Himmler rechnete also nicht mit Sadisten, sondern mit Kleinbürgern vom Schlage Himmlers. Dies ist eine New Yorker Versammlung. Emigranten, deutsche Juden. Menschen, die mehr als alle anderen durch Hitler gelitten haben. Auch sie forschen nach der Schuld. Aber hören Sie, wie hier das Thema formuliert wird. Ja, es ist richtig. In Deutschland gedieh der neue mörderische Spießertypus besonders üppig. Aber seien wir ehrlich, er ist international. Wir täten gut daran, ihn nicht in Versuchung zu führen, in der Annahme, nur der deutsche Spießer sei solch furchtbarer Taten fähig. Oft sagten mir Deutsche, sie schämten sich, Deutsche zu sein. Ich habe geantwortet, ich schäme mich, Mensch zu sein. Denn die Idee der Menschheit, gereinigt von aller Sentimentalität, hat politisch die schwerwiegende Konsequenz, dass wir als Menschen für alle von Menschen begangenen Verbrechen, dass die Völker für alle von Völkern begangenen Untaten die Verantwortung tragen. Auch das eine Stimme aus dem Jahre 1947. Freilich, sie klang nur leise mit im Chor der lauten offiziellen Töne jener Tage. Radio Moskau. Heute Abend begrüßte Generalissimus Stalin die in Moskau versammelten Delegierten im Kreml. In einem Trinkspruch feierte er den gemeinsamen Sieg und brachte die Hoffnung auf vollen Erfolg der Konferenz zum Ausdruck. Hier ist die Stimme Amerikas. Nach seiner bereits gemeldeten Ansprache unterhielt Generalissimus Stalin sich nahezu eine Stunde mit Generalmarschall. Es sollen dabei einige wichtige Punkte der Tagesordnung bereits in freundschaftlicher Form erörtert worden sein. Hier ist England. Minister Bevin äußerte sich auf dem Empfangsabend im Kreml zuversichtlich. Wir werden rasche und gründliche Arbeit leisten, sagte er. Aus Palästina wird gemeldet. Der jüdische Zentralausschuss fordert erneut den nationalen jüdischen Staat ohne jede Einschränkung. Drüben im Hauptpalast des Kreml dauert der große Empfang noch an. Hier in einem Nebengebäude sind die Helfer, Techniker, Presseleute gleichfalls zu einer kleinen Feier versammelt. Dort in einer Ecke unsere Bekannten, Mr. Stone und Genosse Reitzev. Jawohl, Stern. Danke. Ich... Seit Buchenwald vertrage ich nicht mehr viel Alkohol. Die Deutschen, die müssen ihn einen neuen Magen einsetzen. Das wäre eine vernünftige Reparation, was? Merkwürdig, dass ihr Russen so viel von Reparationen sprecht. Ich dachte, ihr denkt international. Ja, aber wir haben am meisten von allen opfern müssen. Und vor allem die Deutschen, die müssen zahlen, weil es für sie selber heilsam ist. Na, ich war mal Deutscher. Ich weiß nicht, ob Versailles besonders heilsam war. Das wurde ja nicht durchgeführt. Aber diesmal gibt es ein Statut. Keine Auslüchte. Alles schon klar. Ihre Theorien. Soll doch auf der Konferenz erst beraten werden. Ihre Illusion. In Wirklichkeit. Alles längst entschieden. So. Und wozu beginnt dann morgen das ganze Gerede? Gerede, richtig. Ihr guten Leute haltet tatsächlich die Fassade fürs Haus. Ah, jawohl. Ich trinke für Sie mit. Ja, wir werden das ja morgen gleich hören. Gar nichts werden wir hören. Nicht ein Wort. Stone, wollen wir wetten, dass morgen in der ersten Vollsitzung nicht ein Punkt erledigt wird, nicht ein einziges kleines Pünktchen? Na? Ich wette nie. Ach, ich denke, alle Engländer wetten. Ich bin kein, noch nicht lange Engländer. Außerdem ist das genauso wahr wie die Vorstellung, kein Sowjetrusse sei national. Sie zum Beispiel... Ich möchte mit Ihnen wetten. Sind Sie hartnäckig, Kamerad? Soll gar nichts kosten, die Wette. Passen wir auf. Morgen wird zuerst die Tagesordnung bekannt gegeben. Ich kenne das. Seit Rapallo immer dasselbe. Große Rosinen und wenig Kuchen. Was wollen Sie denn mit der Tagesordnung? Kamerad, wenn auch nur die wichtigsten Punkte des deutschen Vertrages in Moskau klar festgelegt werden, haben Sie gewonnen. Dann können Sie den Astrachan-Pelz behalten, den ich Ihnen gepumpt habe. Bringen Sie ihn Ihrer Frau mit. Erinnerung an Moskau. Na? Und wenn ich verliere? Wenn Sie beim Schluss der Konferenz überzeugt sind, dass nichts geschehen ist, dann müssen Sie das Ihren Engländern sagen. Ein Brief an die Times zum Beispiel, das dürfen Sie doch. Das ist noch eine alte Demokratie, was? Meinetwegen. Darauf lasse ich es ankommen. Prost! Soeben ist beim Präsidium ein Schreiben eingegangen, unterzeichnet von den in Moskau anwesenden Vertretern von Albanien, Belgien, Dänemark, Griechenland, Jugoslawien, Luxemburg, der Niederlande, Norwegen, Polen und der Tschechoslowakei. Es enthält einen Antrag auf Zulassung zweier Delegierter, die hier die Ansprüche dieser verbündeten Länder vertreten sollen. Bitte. Um unnötigen Aufenthalt zu vermeiden, beantrage ich Überweisung an eine Sonderkommission. Sehr gut, einverstanden. Erhebt sich hiergegen Widerspruch? Einstimmig an eine besondere Kommission überwiesen. Sie wird heute Nachmittag gebildet. Weiter. Punkt 3 der Tagesordnung. Künftige deutsche Staatsform. Es liegen hierüber 6 Anträge vor. Bitte. Tatsächlich handelt es sich nur um 2 wesentlich voneinander unterschiedene Auffassungen. Zentralregierung oder reiner Föderativstaat. Könnten wir nicht versuchen, wenigstens diese Klärung in besonderen Besprechungen vorzubereiten? Sehr richtig. Erhebt sich Widerspruch dagegen? Danke. Überwiesen an Kommission 3. Hier ein französischer Antrag wünscht einen besonderen Ausschuss für das Ruhrstatut. Ich denke, das besprechen wir, wenn dieser Punkt auf der Tagesordnung steht. Einverstanden. Vielleicht erledigt sich das durch direkte Füllungnahme. Das glaube ich nicht, aber vertagen wir es ruhig. Punkt 4. Deutsche Reparationen. Und zwar A. insgesamt, B. nach den einzelnen Ansprüchen, C. Sachleistungen, D. Lieferungen aus der laufenden Produktion, E. bereits erfolgte Ablieferungen. Wir müssen gegen die Reihenfolge Einspruch erheben. Zuerst müssen die bereits erfolgten Demontagen festgestellt werden. Ich unterstütze diesen Antrag. Darf ich vorschlagen, auch dieses Problem zunächst einer Sonderkommission vorzulegen? Ausgezeichnet. Jawohl, eine Sonderkommission. Wir sind einverstanden. Ich bitte um Benennung für diese Kommission. Na, Stern? Abwarten, Kamerad Reitzev. Sitzung Nummer 1 ist gleich vorbei. Ohne Beschlüsse. Die Kommissionen arbeiten Tag und Nacht. Nordwestdeutscher Rundfunk, Sender Hamburg. Sie hörten Was wäre, wenn? Ein Rückblick auf die Zukunft der Welt. Ein Hörspiel von Axel Eggebrecht. Die Sprecher waren Werner Hinz, Renate Denso, Gisela Matteschent, Inge Meisel, Else Thiel, Horst Becker, Gerhard Bünte, Josef Dahmen, Georg Eilert, Hans Fischer, Walter Klamm, Heinz Klevenow, Karl Kramer, Adalbert Krivat, Wilhelm Kürten, Heinz Ladiges, Erwin Linder, Kurt Meister, Peter Moosbacher, Hans Quest, Helmut Rudolf, Franz Schaffertlin, Hermann Schomberg, Paul Schuch, Willi Schweißgut, Herbert Steinmetz, Karl Foscherau und viele andere. Regieassistent Willi Lamster, Toningenieur Rudolf Meister, Schnitt Gabriele Stoll, die Regie hatte Ludwig Krämer.